Was ich will, das kann ich schwören, ist nicht extrem. Doch ich hab irgendwann mal kapiert, wir werden hier alle manipuliert. Verbote hier ne Warnung, da verlass die sichere Reihe nicht, weil du scheinbar, wenn du hier nicht spurst, auf der Verliererseite bist. Weiß ich stärker werde als du, weiß ich mächtiger werde als du. Und weil du hier nie was verändern wirst, du hier zu kleine Schatten wirst. Weil sie am längeren Hebel wehren, weil du eh keine Chance hast. Zu Kreuze kriechen wirst du dennoch nicht. Nicht von dir, nicht von denen, nicht vor Kerkermauer. Schluss mit Schweigen, wir werden die Wahrheit abfeuern. Auf das gute Zeug nicht zählt, auf könnt ich mich verlass. Und die vermeintlich Guten sind's ja meistens Hass. Kategorisier dich, katalogisier dich, das Schandfleck der Gesellschaft bin nicht ich. Vielmehr stell ich fest, das Böse trägt einen Namen. Falsche Schlangen ziehen das Bild von Scharlatane. Heucheln sich um Friede, Liebe und neue Brüche. Gespaltene Zungen lecken, bis nicht wirklich alle ficken. Weil sie sich stärker fühlen als du, weil sie sich besser fühlen als du. Lässt sie keine Zweifel an sich selbst, auch keine anderen Meinung zu. Auch wenn sie am längeren Hebel wehren und du vielleicht keine Chance hast. Zu Kreuze kriechen wirst du trotzdem nicht. Nicht von dir, nicht von denen, nicht vor Kerkermauer. Schuss mit Schwein, wir werden die Wahrheit abfeuern. Egal wie weit, egal wie lang, egal wohin das Herz uns führt. Egal ob wir dafür zugrunde gehen, denn wer nicht kämpft, kann nur verlieren. Egal wie weit, egal wie lang, egal wohin das Herz uns führt. Unser Werk ist kein geschenkter Lohn. Willkommen bei der Lektor, Arsch, Rock und Opposition.